Die Heuschrecken. Lehrer Fröhling macht mit seinen Schülern einen Ausflug in die Natur. Er hat es nicht leicht mit den 14-jährigen Jungen. Sie sind nämlich ein vorwitziges Volk und immer gern zu lustigen Streichen aufgelegt. Aber Lehrer Fröhling gehört nicht zu jenen Erziehern, die den ganzen Tag ein Gesicht machen, als wären sie mit Gott und der Welt unzufrieden. Nein, Lehrer Fröhling ist auch in seinen alten Tagen froh und heiter geblieben und hat das Lachen nicht verlernt. Und wenn er gar seinen Schülern aus seinem Leben erzählt, dann ist es in der Klasse so still, dass man eine Nadel hätte fallen hören können. Kein Wunder also, wenn die Jungen an ihrem Lehrer hängen, als wäre er ihr eigener Vater. Nach einer längeren Wanderung ist die Schulklasse auf einem weiten Felde angekommen. Lehrer Fröhling setzt sich nieder und die Schüler gruppieren sich um ihn herum. Sie freuen sich schon darauf, was ihnen der Lehrer nun wieder erzählen wird. Aber plötzlich springt der kleine Richard in die Höhe und schreit: »Au, mir ist ein Tier in die Hose geschlüpft!« Für den Augenblick sind die Mitschüler erschrocken. Sie denken schon, es könnte gar eine giftige Schlange gewesen sein. Umso größer wird das Gelächter, als Richard seine Hand aus der Hose nimmt und eine Heuschrecke zum Vorschein bringt. »Ach, wegen eines Grashüpfers macht der Richard so ein Geschrei! So ein Heupferd ist doch so ein liebes Tierchen!« »Die sind doch ganz harmlos, diese Heuschrecken!« So rufen die Jungen durcheinander und halten sich den Leib vor Lachen. Nur der Lehrer ist ernst geblieben. Er lässt seine Schüler in ihrem Übermut gewähren, dann aber gebietet er Ruhe und beginnt zu sprechen. »Wenn ihr eine einzelne Heuschrecke als harmlos und ungefährlich betrachtet, dann könnt ihr recht haben. Ganz anders ist dies aber, wenn die Heuschrecken in Massen auftreten. Davon habt ihr ja schon im Geschichtsunterricht gehört.« Der lange Hans, ein hochgewachsener Junge, meldet sich zum Wort. Jawohl, viele Geschichtsschreiber berichten darüber. Im Altertum traten die Heuschrecken oft zu Millionen und Abermillionen auf. Sie flogen in so dichten Schwärmen, dass man glaubte, es würde Nacht werden. Und dann fielen sie über die fruchtbaren Länder her. Alles fraßen sie auf, was auf Wiesen und Feldern, Gärten und Äckern wuchs. Dann flogen sie wieder fort, um ein anderes Land zu vernichten. Lehrer Fröhling ist zufrieden. Sehr gut. Aber nicht nur im Altertum bildeten die Heuschrecken eine große Gefahr. Sie sind auch heute noch eine furchtbare Plage. Ihr wisst doch, dass ich vor vielen Jahren in einer deutschen Schule in Afrika gewesen bin und da habe ich selbst solch eine Katastrophe miterlebt. »Oh, erzählen Sie uns doch!« so bitten die Jungen ihren Lehrer. Lehrer Fröhling lächelt. »Also, hört gut zu.« Ich war zu Besuch bei einem befreundeten Farmer. Wir lagen ahnungslos im Schatten eines Baumes und ruhten aus. Die Hitze war unerträglich. Ich wollte mich eben ins Haus zurückziehen, da gewahrte ich am Himmel eine dunkle Wolke. »Da kommt ja ein Gewitter«, sagte ich zu meinem Freunde, dem Besitzer der Farm. Als dieser die Wolke sah, fuhr er mit einem Schrei in die Höhe. »Um Gottes Willen, das ist kein Gewitter, das sind Heuschrecken!« »Ach, meine Gärten und Felder, alles ist verloren.« Ich konnte den Schrecken meines Freundes nicht verstehen. Als ich dann sah, wie sich die Heuschreckenwolke langsam zu Boden senkte und Millionen von diesen Tieren sich daran machte, all das aufzufressen, was der Farmer in mühevoller Arbeit gepflanzt und gepflegt hatte, da überkam mich ein Gruseln. Aber ich hatte nicht viel Zeit nachzudenken. »Los«, schrie mein Freund, »wir müssen Gräben ausheben und Feuer anzünden, damit wenigstens die anderen Äcker und Wiesen gerettet werden können.« Auf seinen Ruf hin kamen auch die Männer aus der Nachbarschaft herbei. Wir gruben, dass uns der Schweiß nur so von der Stirne rann. Stundenlang arbeiteten wir so. Während dieser Zeit aber fraßen die Heuschrecken die Gärten völlig kahl. Nun zündeten wir Feuer an, um wenigstens die benachbarten Grundstücke zu retten. Aber alles half nichts. Von ferne kam eine neue Wolke von Heuschrecken heran. Zehntausende von Tieren fielen zwar in die Gräben und wurden von uns getötet, Zehntausende stürzten in die Flammen und verbrannten, aber Hunderttausende ließen sich auf den anderen Feldern nieder und fraßen und fraßen. Erst als sie alles vernichtet hatten, flogen sie wieder fort und suchten die Felder eines anderen Farmers heim. Mein Freund aber war in wenigen Stunden ein armer Mann geworden. Seine Ernte war völlig vernichtet. Erschüttert haben die Jungen der Erzählung ihres Lehrers gelauscht.